Der oberste Führer unserer Partei und des Staates und unserer Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die Marinadenverarbeitungsfabrik Gumsan-po und den Fischereibetrieb Gumsan-po, die neu errichtet wurden. Ihn begleiteten Fang Byung-so und weitere verantwortliche Funktionäre der Partei und der Armee. Kim Jong-un suchte zuerst die Marinadenverarbeitungsfabrik Gumsan-po auf. Bei der Besichtigung der Produktionsgebäude, des Stollenlagers, des Kais, des Uferschutzdamms und des Deiches zwischen den Inseln Nungum und Chi informierte er sich ausführlich über die Bauarbeiten und die Vorbereitung auf die Produktion. Er sagte lobend, auf der Insel Nungum im Gebiet Gumsan-po sei eine moderne Marinadenverarbeitungsfabrik koreanischer Prägung ausgezeichnet errichtet worden. Die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker des zuständigen Bereiches hätten durch unermüdliche Überlegung und Forschung ohne Hilfe der anderen mit eigener Kraft einen originellen technischen Prozess für die Herstellung von Marinaden nach industrieller Methode geschaffen. So hätten sie eine neue Tat vollbracht. Er fuhr fort. Alle Produktionsprozesse wie Rohstoffvorbereitung, Mischen, Reifen und Einspritzen sind mechanisiert und automatisiert worden und mit Fließstraßen versehen. Das integrierte Produktionssystem ist schön geschaffen worden. Der Prozess für Bereitstellung von Behältern ist herrlich und es sind perfekte Maßnahmen zur konsequenten Sicherung der Qualitäten von Marinaden und der Gewährleistung der hygienischen Sicherheit der Produktionsstätte ergriffen worden. Auch das große Stollenlager ist ausgezeichnet gebaut worden. Die Bauarbeiten für Kai, Uferschutzdamm und Deich zwischen den Inseln Nungum und Chi sind hervorragend ausgeführt worden. Die Marinadenverarbeitungsfabrik Gumsan-po, die sich an einem schönen Ort ohne Umweltverschmutzung und mit sauberer meeresökologischer Umwelt befindet, sieht sowohl aus der Ferne als auch in der Nähe herrlich aus. Die Fabrik bildet mit der malerischen Landschaft der Insel Nungum eine perfekte Harmonie. Im Gebiet Gumsan-po ist eine neue Sehenswürdigkeit entstanden. Dann betonte er, dass die Marinadenverarbeitungsfabrik Gumsan-po eine groß angelegte Fischverarbeitungsbasis sei, wo die Marinaden nach industrieller Methode produziert werden, und gab wertvolle Hinweise, die als Richtschnur für die Verwaltung und Leitung der Fabrik gelten. Er wies darauf hin, im Einklang mit den Arten und Besonderheiten der Fische im Westmeer verschiedene köstliche Marinaden herzustellen, die populären berühmten Waren zu produzieren und neue Marinadensorten zu entwickeln, die zur Weiterentwicklung der koreanischen Marinadenkultur beitragen können, richtige Unternehmens- und Geschäftsstrategie zu erarbeiten und ein tüchtiges Denkteam zu bilden. Kim Jong-un besuchte danach den Fischereibetrieb Gumsan-po. Beim Rundgang durch mehrere Orte des Fischereibetriebes, wie das Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und die Unterkunft der Fischer, machte er sich mit den Bauarbeiten und der Vorbereitung auf die Inbetriebnahme des Betriebes gründlich vertraut. Mit einem hellen Lächeln blickte er auf den breiten Kai vom Deich und sprach dabei voller Stolz, er habe das Gefühl, als ob er auf einer Flugpiste stehe. Die Kai-Linie erwecke den Eindruck, als ob man sie mit einem Lineal gezogen habe. Der unbeugsame Geist der Armeeangehörigen, die in nur 4 Monaten die sehr harte Arbeit für den Bau des Deichs zwischen den Inseln Nungum und Chi ausgeführt hätten, sei wirklich rühmenswert. Weiter meinte er mit großer Zufriedenheit, auf der hinteren Seite vom Kai seien mehrere Treibhäuser schön errichtet worden. Es sei eine gute Idee. Man habe die Fläche effektiv ausgenutzt. Auch die Unterkunft der Fischer sei wunderschön gebaut worden, damit die Fischer ein bequemes Leben führen können. Lächelnd blickte er auf die Wohnhäuser und bemerkte dabei voller Freude, es sei malerisch schön. Er habe den Eindruck, als ob er eine herrliche Hafenstadt am Westmeer sehe. An jenem Tag besichtigte Kim Jong-un das Naturenergiekraftwerk und brachte dabei seine Zufriedenheit damit zum Ausdruck, dass die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker des zuständigen Bereiches gemäß dem Kurs der Partei auf die aktive Nutzung der Naturenergie ein 100-Kilowatt-Kraftwerk in Harmonie mit der Landschaft der Umgebung bauten, das den Strombedarf der Marinadenverarbeitungsfabrik Gumsan-po und des Fischereibetriebes Gumsan-po ausreichend decken kann. Er sagte, der Tag, an dem er sich für den Bau der Marinadenverarbeitungsfabrik und des Fischereibetriebes im Gebiet Humsanpo entschieden habe, scheine gestern zu sein. Doch schon seien die enormen Bauarbeiten ausgeführt worden und habe dieses Gebiet ein völlig neues Aussehen angenommen. So lobte er die Volksarmee dafür, dass sie die Marinadenverarbeitungsfabrik Humsanpo und den Fischereibetrieb Humsanpo, auf die die Partei sehr großen Wert legt, als Meisterwerke der Ära der Partei der Arbeit Koreas ausgezeichnet errichtete und dadurch eine weitere schöne Tat für die Bevölkerung leistete. Und stattete allen baubeteiligten Armeeangehörigen den Dank des obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee ab. Kim Song gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Funktionäre des zuständigen Bereiches und die leitenden Mitarbeiter und die Belegschaften der Marinadenverarbeitungsfabrik Humsanpo und des Fischereibetriebes Humsanpo, die hervorragend gebaut wurden, ihre Pflicht treu erfüllen und zur mannigfaltigen Gestaltung des Speiseplans der Bevölkerung aktiv beitragen werden.